1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer donnerstags. Ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, streiten wollt, diskutieren wollt, was auch immer, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht, der heißt Markus und der ist 43 Jahre alt. Hallo Markus. Ja, hallo Domian. Markus, um was geht's? Dreht sich um Folgendes. Ich war jetzt 2,5 Jahre in einer festen Partnerschaft. Mhm. Und das letzte halbe Jahr war alles andere als irgendwie besonders toll, weil, also man kann sagen, gut ein halbes Jahr hier, ne, ist meine mittlerweile Ex-Partnerin, also seit einem Dienstag, ne, ganz krass im Alkohol abgerutscht. Im letzten halben Jahr? Ja. Und vorher gar kein Alkohol oder ein wenig Alkohol? Hin und wieder mal aus Spaß. Aber nicht bedenklich? Nee, nicht bedenklich. Nee. Was heißt krass abgerutscht? Das hat dann angefangen, jetzt am später mit ganz krassen Weinkonsum. Mit wie viel? Ganz krassen Weinkonsum, ja. Also so auf einen Schlag schon untertags irgendwie, ne, und so über den ganzen Tag dann hat sich das hochgeschaukelt, sage ich jetzt mal, bis November so auf circa 3 Liter Wein am Tag. Und wie hat sie sich dann verhalten, wenn sie so viel getrunken hatte? Komplett ein anderer Mensch. Wohin hat sie sich verwandelt? Von einer stillen zu einer aggressiven oder zu einer, erzähl mal. Also vollkommen aus der Spur, auf jeden Fall. Ne? Das ging wirklich so weit, kann man sagen, dass eine körperliche Vernachlässigung da war. Ne? Ah ja. Mhm. Ähnliche Geschichten und auch körperlich total abgebaut. Das heißt, Essverhalten wurde total daneben, ne? War schon immer sehr zierlich und also, nichts mehr gegessen, keinen Bock mehr gehabt zu essen. Wie hat sie sich denn dir gegenüber verhalten, wenn sie so volle Kanne Knülle war? Komplett anders, als wie ich sie kenne. Ne? Das war wie Jekyll und Hyde an für sich. Ne? Ja, was heißt das denn? War sie aggressiv zu dir oder nee, wie? Nee, aggressiv überhaupt gar nicht. Ne? Das überhaupt gar nicht, aber zu nichts mehr halt in der Lage halt und letztendlich halt, da sind auch Kinder da, ne? Und letztendlich halt auch die ganze Geschichte halt eben hat sich dann so ergeben. Beispielsweise im Januar war ich dann längere Zeit krankgeschrieben wegen der Sache. Ne? Was heißt Kinder? Kinder, also ihre Kinder? Ja. Wie viel? 2 aus der ersten Beziehung. Ja. Oder aus einer längeren Beziehung. Und ihr habt auch zusammen gewohnt? Ja. Mhm. Also komplette Vernachlässigung der Familie? Und ihrer selbst letztendlich auch? Ja, ja. Ja. Und in einem relativ nüchternen Zustand, hast du mit ihr dann mal reden können, wenn sie mal so ein bisschen nüchterner war? Das hat sich dann erst jetzt später ergeben, sage ich jetzt mal. Ich habe dann auch dort Dezember, Januar schon 3 Krankenhausaufenthalte miterlebt, mit Notaufnahme. Mhm. Dann ging sie Ende Januar, ging sie zum Intim. Ja. Eine Entzugsklinik. Achso, das hat sie gemacht. Also da hat sie gesehen, dass sie selbst, dass es ernst ist. Sie kam dann Ende Januar nochmal in die Notaufnahme. Ne? Ja, ja. Dann wurde räumlich das auch irgendwie, haben uns dann getrennt, weil die Wohnung nicht mehr haltbar war. Schlichtweg über die ganze Zeit. Ne? Und so, jetzt bist du von ihr getrennt. Seit Dienstag. Seit Dienstag, ja. Ganz radikal getrennt. Wie geht es ihr denn jetzt im Moment? Weiß ich nicht, kann ich nicht richtig durchblicken, ne? Sag ich jetzt mal. Sie hat mich mehrmals probiert anzurufen, aber das war ein richtiger Rausschmiss, ne? Also zu meiner jetzigen Wohnung. Ne? Aber was, das war ein Rausschmiss? Ich habe sie quasi zusammengepackt und zu ihrer Mutter gefahren. Ach so, du hast sie aus deiner Wohnung rausgeschmissen? Ja. Oder wie? Richtig. Ja. Zu dem Zeitpunkt, als ihr euch getrennt habt, wie ging es ihr denn da? wie gesagt, dann war sie ja 2,5 Wochen so ungefähr weg, ne, in der Entzugsklinik. Mhm. Kam dann wieder zurück und hat 1,5 Wochen später dann wieder angefangen, aber dann diesmal nicht mit Wein, sondern gleich mit harten Sachen. Hast du denn eine These oder eine Idee, warum deine Freundin, deine Ex-Freundin vor einem halben Jahr zu einer so krassen Alkoholikerin geworden ist? Ich denke jetzt mal Lebensprobleme ganz einfach. Ja, welche und, Lebensprobleme? Erstens, weil die Geschichte mit der Trennung vom Ex-Partner, die Scheidung, ne, hat sich da nicht richtig vollzogen, bis heute noch nicht. Ne? Mhm. Er hatte keinen einzigen Cent bezahlt für die Kinder, freiwillig, ne? Mhm. Sag ich jetzt mal. Ne? Empfindest du das denn für dich auch als schmerzlich oder als Niederlage, dass du das quasi nicht aufhalten konntest? Yep. Ja. Als ganz krasse Ohnmacht auf jeden Fall der ganzen Geschichte entgegen. Vor allen Dingen halt dieses Damoklesschwert immer, ich bin ja berufstätig, ne? Zum Haus rauszugehen. Ne? Da tut man sich schon schwer, zum Haus rauszugehen. Ne? Macht sich den ganzen Tag Gedanken. Ne? Ich bin im Außendienst tätig. Ne? Wo sind denn die Kinder jetzt eigentlich? Die sind bei der Mutter. Die sind bei der Mutter. Die waren jetzt auch in letzter Zeit. Also bei der Oma sind die? Ja, eben. Bei der Oma. Ja, Markus, also ich glaube, dass du das Richtige gemacht hast, so schwer das auch immer ist, dann so einen Schritt zu gehen. Aber die Alternative ist wahrscheinlich, dass man selbst mit reingezogen wird in diesen ganzen Schlamassel. Ja, steckt man auch irgendwo schon drin, nicht jetzt unbedingt mit Alkohol, aber... genau, stimmungsmäßig, seelisch. Seelisch auf jeden Fall, ne? Ja. Also ich bin da echt... Das irgendwo die totale Ohnmacht halt der Geschichte halt eben entgegen. Ne? Ist das für dich jetzt eine ganz wirklich endgültige Entscheidung? Ich muss es so ansehen. Ja. Ne? So leid, wie es mir tut. Ne? Ich habe jetzt auch heute mir mal Gedanken drüber gemacht, so wo mal so eine freie Minute war, ne? Wo ich mir gesagt habe, an die schönen Seiten von diesen 2,5 Jahren sich zu erinnern. Und dann habe ich dann ganz schnell wieder verworfen, deswegen ganz einfach, weil ich gesagt habe, letzte Dreivierteljahr ist zu viel passiert. Ja. Aber da hast du es natürlich alles, glaube ich, richtig gemacht. Alles viel, nicht. Nein, natürlich nicht alles, aber jetzt im Endeffekt hast du es richtig gemacht. Viele Leute denken dann an die schönen Sachen und vergessen dann das Schlimme und du hast das Schlimme in der Endphase eurer Beziehung gesehen und dann die Konsequenzen ausgezogen. Ich finde es richtig. Ich kann dir nur sagen. Vielleicht kann ich mich irgendwann mal wieder fassen und kann mit Genuss, sage ich jetzt, weil an die schöne Zeit denken, ne? Ja, gut. An der Sache, ne? Aber dann ist dann immer das halt ganz einfach, wo ich mir dann sage, solange wie der Zustand da ist, ist da keine Möglichkeit mehr da. Ja. Ich seh das mittlerweile so. Ja. Also aus dem schon relativ kurzen Abstand, seinen Dienstag, ne? Filtriert sich das schon raus, ne? Ja, also. Das bereitet mir allerdings auch Probleme, sage ich offen ehrlich. Ja, gut, dass man das nicht so leicht wegsteckt, ist ja völlig klar. Ich glaube, dass du es richtig gemacht hast und würde dir auch auf jeden Fall raten, jetzt auch strikt bei dieser Entscheidung eine ganze Weile zumindest zu bleiben. Auch wenn sie sich dann nochmal meldet und bettelt oder was immer da geschehen könnte. Also, ich finde den Schritt richtig, Markus. Alles Gute. Weiterhin wünsche ich dir. Jo. Wenn es auch jetzt ein bisschen schwer ist in der nächsten Zeit. Alles Liebe und alles Gute. Jo. Auf Wiedersehen. Mit dir, Domian. Tschüss. Ganz tolle Sendung auf jeden Fall, würde ich noch sagen. Danke, Markus. Ja. Sehr nett von dir. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050. Und weiter geht es mit. Wer ist jetzt dran? Ich hab's nicht. Mit Jürgen. Und Jürgen ist 49. Hallo, Jürgen. Hallo, Jürgen. Jürgen ist nicht da. Das ist mich? Ja, da ist er. Ja, hallo. Grüß euch. Hallo Jürgen, 49 Jahre alt. Guten Morgen. Richtig. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um den klassischen Ehebruch. Was ist genau passiert? Ich habe meine Frau vor knapp 15 Jahren kennengelernt. Und das war natürlich die große Liebe. Ja. Hat sofort gefunkt. Ja. Im ersten Jahr, wir haben also in einer Zimmerwohnung gelebt, haben uns von kontinuierlich nach oben gearbeitet. Wir sind dann umgezogen in eine Vierzimmerwohnung, kurzfristig. Ich habe immer sehr viel Geld verdient, konnte also meiner Frau an sich jeden Wunsch von den Augen ablesen und erfüllen. Ja. Das fing an mit Reitpferden, das fing mit Tieren an, das ging mit Urlaub los, was er alles noch nicht kannte. Und innerhalb des ersten Jahres dann musste ich dann ja, zu meiner großen Enttäuschung feststellen, dass meine Frau ein Verhältnis hatte, was sie aber sehr, sehr bestritten hat, obwohl ich da ja mehr als Beweise hatte. Mhm. Also, das waren nicht nur Vermutungen. Ich habe auch dann unseren gemeinsamen Freund dann auch zur Rede gestellt und habe nachgefragt, nachgehakt. Beide haben sich dann abgestritten, sich in Widersprüche verhakt. Mhm. Ich muss mal fragen, wie lange wart ihr zusammen, als ihr da auf die Schliche gekommen bist? Das war mal knapp ein Jahr zusammen. Knapp ein Jahr. Gut, aber ihr seid 15 Jahre schon zusammen. Richtig. So, dann habe ich das dann verdrängt, weil ich gesagt habe, das kann alles nicht sein. Und man versucht dann auch nicht weiter darüber nachzudenken. Das hat zwar immer wieder gehämmert und das hat Jahre gedauert, bis ich das dann einigermaßen verarbeitet habe. Okay, du hast es damals dann weggewischt und sie hat, was hat sie gesagt? Hat sie denn auch gesagt, nur ist vorbei? Oder sie hat das ja nie zugegeben. Sie hat es nicht zugegeben. Also bis zum Freitag letzte Woche, bis zum Montag hat sie es ja nicht zugegeben. Ah ja, und was war letzten Montag? Ja, da war die Situation eben gegeben, dass ich nicht schlafen konnte. Ich bin also dann runter, wir haben ein relativ großes Haus und ich konnte nicht einschlafen, bin also dann runtergegangen. Und was ich noch nie in meinem Leben getan habe, habe das Handy kontrolliert von ihr. Mhm. Dann habe ich da eine sehr eindeutige SMS gefunden von einem Arbeitskollegen von ihr, die also mehr als eindeutig waren. Mhm. Daraufhin bin ich dann aufgehört, meine Frau war noch am Schlafen gewesen oder war bereits am Schlafen gewesen, weil sie morgens arbeiten musste. Ja. Und war natürlich sehr emotional, sehr stark erregt und habe sie dann auch dann zur Rede gestellt. Mhm. Um die Kinder nicht oben zu wecken, habe ich sie dann also runter. Wie viele Kinder gibt's denn? Wir haben zwei Kinder mit 4 und 7 Jahre alt. Was stand eigentlich konkret in dieser SMS drin? Du bist nicht nur eine Affäre für mich, du bist mehr. Oh. Du bist mein Leben. Oh. Das erotischste und schönste, die erotischste und schönste Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Ach du lieber Himmel, das ist ja nun dann wirklich, offensichtlicher geht es nicht mehr. Nee, geht auch nicht. Wie hat sie sich dazu gestellt dann? Sie hat es nicht abgestritten. Also sie ist runtergekommen, ich bin also raufgegangen, der Arbeitskollege heißt Markus mit Vornamen, ich bin also raufgegangen, wie gesagt, habe sie geweckt und habe sie aber nicht mit meinem Namen geweckt, sondern habe sie zärtlich gestreichelt und habe dann zu ihr gesagt, ich bin's Markus. Und in dem Moment wusste sie aus, glaube ich, diese Augen erstmal nicht, wo sie war. Und das ist ja krass. Genau, dann ist sie also runtergekommen, wie gesagt, ich wollte unsere Kinder nicht damit hineinziehen und nicht wecken. Hat sie denn das im ersten Moment geglaubt, dass du Markus bist? Ich weiß nicht, ob sie das geglaubt hat. Das konnte ich auch nicht beurteilen. Okay, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat denn bekannt, ja, dass... Wir sind also dann in unsere Küche gegangen. Ja. Jetzt muss ich dabei sagen, ich hatte einen schweren Unfall gehabt und bin mit auf Gehhilfen. Ich war emotional so erregt, dass ich sich körperliche Gewalt anwenden wollte, konnte mich aber dann im letzten Moment zurückhalten, was ich... Ja, also in diesem Moment hat sie dann gestanden, ich habe einen Geliebten. Ja, sie hat alles gestanden. Wie lange hat sie den schon? Den hat sie dann den Freitag vorher, laut ihren Aussagen und so, es steht das auch in den SMS, kennengelernt und auch dort haben sie den ersten körperlichen Kontakt gehabt, also sexuellen Kontakt gehabt. Wie den Freitag vorher? Eine Woche erst oder was? Nee, 3 Tage vorher. Ja, das stimmt. Das von den SMS her zu sehen, würde ich sagen, ja, trifft zu. Glaube ich ihr auch. Es gibt jetzt nichts mehr zu verheimlichen. Ich habe sie dann auch nochmal auf das Verhältnis vor 15 Jahren angesprochen, dann hat sie dann auch eingeräumt, dass es tatsächlich so gewesen ist. Ja. So, jetzt hast du sie zweimal mehr oder weniger ertappt. Richtig. Was dazwischen ist, weiß man nicht. Sie streitet es ab, aber man ist dann ja skeptisch, ne? Was ist in den anderen? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Klar habe ich angesprochen, da noch mehrere Sachen waren. Und nein, das hat sie dann also klar verneint. So, wie ist die Stimmung jetzt heute? Ja, also bis die letzten 3 Tage waren sehr emotional. Ich war immer nah am Nervenzusammenbruch. Hab dann tagsüber, weil ich auch nicht arbeiten konnte, gesessen, hab bitterlich geweint und mich immer wieder an Strohhalme geklammert und habe immer hinterfragt, habe dann aber auch verkehrt reagiert, weil ich mit keinem sprechen konnte. Aber du hast keine körperliche Gewalt angewendet, aber du warst aggressiv. Absolut. Du hast geheult, du hast alles, die ganze Palette. Ja, also das Ganze. Wie erklärt sie denn ihr Verhalten? Sie erklärt das damit, dass sie also überfordert war mit der ganzen Situation. Ihr Vater ist vor einem Jahr gestorben und das war ein sehr inniges Verhältnis, was die zwei geführt haben. Auch ein toller Mensch gewesen. Und dann hat sie den Haushalt gehabt. Sie hat das Haus, wie gesagt, sauber halten müssen. Hatte die Kinder gehabt und Tiere. Okay, ist alles belastend, aber das, wenn das zwischen euch beiden... natürlich nicht. Genau, das erklärt das wirklich nicht. Nein, nein. Da muss gravierend was zwischen dir... Nein, war nichts. Ja. Nein, aber es war schon was, was du nicht gemerkt hast. Ja, richtig. Ne? Für sie muss irgendwas Gravierendes da fehlgelaufen sein zwischen dir ja. Und ihr. Ja, und dann haben wir da wirklich jetzt einen Deal gefunden, weil es ging jetzt letztendlich nur noch um die Kinder. Es ging darum, dass ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass die Kinder unter diesen Bedingungen leiden werden, dass die auseinandergerissen werden bei einer Scheidung, wie auch immer. Dass alles, was mittlerweile aufgebaut worden ist und okay, ist es denn jetzt schon so weit? Ich meine, dass über Scheidung gesprochen wird. Ja, oder? Weil sie ist sich nicht im Klaren darüber, was sie möchte. Ja. Also hin und her gerissen zwischen ihm. Ich habe auch mit diesem betreffenden Markus dann auch Kontakt aufgenommen. Er hat sich natürlich eine ganze Zeit lang verleugnen lassen, ist nicht an ein Referat gegangen, bis ich dann angedroht habe, dass ich bei dem gemeinsamen Arbeitgeber von ihr und von ihm vorsprechen werde. Ja, aber das ist doch auch alles nervig. Warum machst du das denn? Was hast du denn mit dem Karl zu tun? Das soll sie klären. Einfach, ja, das ist ganz einfach so, weil der Mann in einer festen Beziehung ist. Und dann, ich lasse mich da nicht ins Boot reinziehen von ihm und mir vorhalten, dass ich eine Teilschuld habe, sonst wäre eine intakte Beziehung nie gefährdet gewesen. Ja, aber das ist... Kümmere dich um deine Frau. Klär das Feld zwischen dir und deiner Frau. Dann ruhig, ja, ja. Wir haben jetzt diesen Kontrakt geschlossen, dass wir gesagt haben, die Familie bleibt zusammen. Auf Biegen und Brechen auch nach außen hin. Was heißt, der Kontakt ist geschlossen? Ja, wir haben also jetzt eine Vereinbarung getroffen für uns. Wer ist wir? Deine Frau Meine und du? Meine Frau und ich, ja. Wir haben eine Vereinbarung für uns getroffen, dass wir sagen, wir bleiben weiterhin zusammen, ja. Halten den Schein aufrecht, versorgen die Kinder weiterhin, wie sich das gehört, ja. Dass die Kinder das zu spüren bekommen. Und sie darf dann weiterhin diese Beziehung begleitend fortführen. Ja, das ist aber eine komische Konstruktion. Ja, ich weiß, dass das komisch ist, aber... Ich sage dir voraus, dass das nicht lange gut geht. Das mag sein. Ich sage dir das wirklich voraus. Das mag sein. Wenn die weiter ihre Beziehung aufrechthält und ihr jetzt den Schein wahren wollt, ja. Nach außen und für eure Kinder, gibt es hundertprozentig nach einer gewissen Zeit einen Krach und einen Zusammenbruch und eine Spannung, was weiß ich. Das ist nicht die dauerhafte Lösung. Die dauerhafte Lösung ist, dass ihr eine Klärung finden müsst, was ist mit eurer Verbindung los. Gibt es da noch eine Chance, gibt es da keine Chance? Ja, wie gesagt, also die Chancen sind sicherlich da, weil sie ja, wie gesagt, sie ist hin und her gerissen, sie weiß nicht, wo sie sich jetzt mehr hingezogen fühlt, ja. Will natürlich auch nicht ihre Kinder aufgeben. Das ist verständlich, das war recht, das ist ein super Modell. Wie wär's denn mal mit einer Beratung für euch? Habe ich ja angeboten, heute Abend noch angeboten, ja. Weil ich bin gerne bereit, jede Art von Beratung anzunehmen, ja. Ihr Beratung zu gehen, wie auch immer. Ich sag, sicherlich haben wir beide Fehler gemacht. Okay, was sagt sie? Nein. Möchte sie nicht. Warum nicht? Ja, das wird sie mir nicht erklären. Ja, das würde ich mir erklären lassen. Warum nicht? Das konnte sie, das wollte sie, das kann sie mir nicht erklären. Doch, das kann man erklären. Ja. Quatsch ist das da alles. Da hat sie Angst. Da hat sie Angst, dass da irgendwas auf den Tisch kommt, was sie nicht will, dass das thematisiert wird. Jürgen, ich würde das auf Dauer auf jeden Fall nicht so mitmachen können und wollen. Ja. Ich würde eine Klärung herbei wünschen und letztendlich auch erzwingen, eine Klärung. Ja, aber wie soll ich eine Erklärung herbei? Wenn Sie, naja, ich würde das beispielsweise, also ich würde es nochmal versuchen mit der Eheberatung. Ja. Dann würde ich sagen, pass auf, wenn du nicht mitkommst, gehe ich erstmal alleine. Ja. Damit ihr merkt, dass da eine Dynamik reinkommt. Dann wirst du mit dem Hintergrund deiner Gespräche, die du in der Eheberatung führst, wenn du auch alleine da bist, schon mit einer anderen Position an sie rangehen und das Ganze wird weiter am Kochen bleiben. Es muss eine Klärung gehen. Dieses Lügengebäude finde ich nicht in Ordnung. Ja, das ist wohl wahr. Das ist auch schwierig für mich, weil ich mit keinem Menschen darüber sprechen konnte. Deswegen bin ich froh, dass ich bei euch jetzt gelandet bin. Weißt du, ich bin auch immer so provoziert, wenn ich höre, dass ein Partner sich weigert, zu so einer Beratung zu gehen. Da frage ich mich immer, da hat der irgendwie Dreck am Stecken. Warum? Warum weigert er sich sonst? Letztendlich ist das doch eine Chance. Ja, vielleicht funktioniert es nicht, aber okay, man kann es doch mal probieren. Also zumindest die Chancen nutzen, die da sind. So, ja, ganz genau, ja. Ja, das habe ich ja gesagt, aber sie verweigert das. Sie verweigert das strikt. Also, ich habe dir jetzt so meine Meinung gesagt, die Richtung. Ja. Ich würde es an deiner Stelle wirklich so machen, sonst gehst du irgendwann auf dem Zahnfleisch. Ja, das gehe ich ja jetzt schon. Ja, du gehst es jetzt schon. Stell dir mal vor, das läuft jetzt noch Monate so weiter. Das geht nicht. Ja, ja, gut, aber jetzt habe ich natürlich eine Klärung herbeigeführt. Das ist für mich jetzt eine Lösung gewesen, dass sie nicht die Familie im Stich lässt, beziehungsweise die Familie auseinandergerissen wird. Gut, vorübergehend ist das jetzt erstmal. Ja, ob das vorübergehend ist oder auf Dauer ist, vielleicht ist das eine offene Beziehung, die man da führen kann, eine tolerante Beziehung. Ja, dann müsst ihr das mal versuchen. Aber die andere Richtung habe ich gerade schon gesagt, die ich gut fände. Die bessere, ja. Jürgen, alles Gute wünsche ich dir, wirklich. Danke für euren Anruf. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, viel Spaß. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und wenn ihr gerne mailen wollt, dann mailt domian@wdr.de. Hier ist Franz und Franz ist 44. Hallo Franz. Hallo Domian, grüß dich. Franz, schön, dass du da bist. So, ist er sprachlos, der Franz. Um was geht's denn, Franz? Also ich würde was Münchner und nicht das, wie du hörst. Ich verstehe überhaupt gar nichts gerade. Ich würde was aus München an und also ich wurde jetzt 11 Jahre von meinem Onkel sexuell missbraucht und misshandelt. Franz, du musst das irgendwie anders halten. Ich verstehe. Ich habe es nur verstanden, dass du aus München anrufst. Sonst verstanden. Genau. Geht's jetzt? Ja, du musst sprechen, sonst kann ich das nicht beurteilen. Okay. Ich wurde 12 Jahre von meinem Onkel sexuell missbraucht und misshandelt. 12 Jahre von dem Onkel? 12 Jahre, ja. Wie alt warst du da? Also 4 Jahre. Am Anfang 4 Jahre. Also von 4 bis 16? 16, genau. Also vom, fast 17. Vom eigenen Onkel sexuell missbraucht? Genau. Was hat der Onkel mit dir gemacht? Also am Anfang hat er mich nur gestreichelt, stimuliert. Also ich habe ihn stimuliert und moral befriedigt. Mhm. Und also so kurz nach meinem 11. Geburtstag hat er mich dann das erste Mal vergewaltigt. Also. Mhm. Das war brutal, brutal vergewaltigt. Bitte? Brutal vergewaltigt. Brutal vergewaltigt. Wie oft ist das vorgekommen im Monat oder in der Woche? Das ist täglich vorgekommen. Täglich? Außer Sonntag. Sonntags, da war also bei uns immer Familientag, also wo ich zu Hause mein Vater. Wie kann das täglich. Du hast doch bei deinen Eltern gelebt. Ich habe bei meinen Eltern gelebt und der Onkel hatte sein Haus also gleich gegenüber. Mhm. Und du warst denn jeden Tag bei dem Onkel? Ich war jeden Tag bei dem Onkel. Warum warst du jeden Tag bei dem Onkel? Also am Anfang eigentlich freiwillig und dann später, als er mich vergewaltigt hat, da war dann, wurde mir dann unter Druck gesetzt, also darf keiner erfahren und ich muss froh sein, dass keiner was, dass er nicht sagt. Mhm. Und es wäre Katastrophe, wenn es jemand erfährt hat er dich auch bedroht, hat er gesagt, wenn du das sagst, dann mache ich so dieses und jenes. Ich habe mich geschlagen. Mhm. Also brutal geschlagen manchmal. Und da warst du völlig verängstigt und hast demzufolge niemandem was gesagt? Ich habe da niemandem was gesagt, also auf gar keinen Fall. Ich hätte alles geleugnet. Aber, große Frage, deine Mutter, die ihren Sohn kennt und genau beobachtet, die hat in all diesen Jahren nichts gemerkt, wenn du verängstigt von dem Onkel zurückkamst? Da habe ich mir große Mühe gegeben, also das zu vertuschen, also dass keiner was merkt. Trotzdem, meinst du nicht, dass die Mutter es gemerkt hat, auch wenn ein Kind versucht, das zu vertuschen? Freue ich mich auch oft, ehrlich gesagt. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal jemandem etwas erzählt hast? Das war genau vor 3 Jahren, da war ich 41. Vor 3 Jahren erst? Wem hast du es da erzählt? Da habe ich mich an die Caritas gewandt, also weil ich einfach nicht, also ich habe das immer verdrängt gehabt die ganzen Jahre, also da wollte ich nichts wissen davon, also so Missbrauch, das hat es mir gar nicht gegeben, also das Wort Missbrauch oder das war weg, also das hat es in meinem Wortschatz nicht vorhanden. Und dann vor 3 Jahren irgendwann, also hat sich das so aufgestaut gehabt, also ich habe wirklich, es war am Ende und dann habe ich einfach gesagt, also das geht nicht mehr, also ich muss das rauslassen, ich muss raus, also. Und dann bist du zur Caritas gegangen? Genau, das war eigentlich meine erste Reaktion. Also zu einer Beratungsstelle der Caritas? Eine Beratungsstelle, genau. Und hast da zum ersten Mal diese für dich so schlimme Geschichte erzählt? Genau, das war eine reine Katastrophe, weil der Herr, der hat also null Ahnung gehabt, also vom sexuellen Missbrauch an Jungen. Also der hat mich dann natürlich gefragt, warum ich so lange mitgemacht habe und warum dass das so lange gegangen ist und das war natürlich für mich dann eine Katastrophe, weil also meine Schuldgefühle, also hat man sowieso, die werden dann noch bestätigt durch das Ganze. Ach so. Wie schrecklich. Wie kann so jemand in einer Beratungsstelle sitzen, der sich dann so Ich kenne es aber aus dem Internet und aus Büchern, also dass das nicht selten vorkommt. Das kommt sehr oft vor sowas. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Vor 3 Jahren zum ersten Mal gesprochen. Hast du dann danach noch mit anderen Menschen auch darüber geredet? Also aus meinem bekannten, verwandten Arbeitskollegenkreis weiß das keiner, überhaupt keiner, Familie, nichts. Bist du verheiratet? Ich bin nicht verheiratet, nein. Nein. Hast du eine Freundin? Auch nicht zur Zeit. Nee. Mit wem hast du denn dann nochmal gesprochen, außer mit diesem Caritas-Mann? Dann haben wir so eine Psychologin gewohnt, also eine Psychologin. Und hab da nach 3 Monaten dann einen Termin bekommen. Ja. Und wie war das bei dir? Ja, da sind natürlich viele alte Sachen aufgebrochen worden, also die eigentlich irgendwo im Unterbewusstsein waren. Mhm. Sehr viele. Hast du denn mit dieser, hast du da so eine richtige Therapie jetzt gemacht oder bist du dabei? Nein, ich habe noch 20 Stunden habe ich abgebrochen. Ja, warum? Weil mich das Ganze erdrückt hat, also das war brutal. Also. Ach so, es hat dich zerdrückt? Ja. Weil, da zu viel hochgekommen ist von früher? Zu viel hochgekommen, so viele Sachen eigentlich, die... Bezogen auf den sexuellen Missbrauch? Sehr schlimme Sachen, ja. Das glaube ich. Und ich habe also brutale Albträume, so manchmal zwei, dreimal die Woche. Ja. Sag mal, dieser Onkel, lebt der noch? Der lebt noch, ja. Der lebt noch? Der lebt noch, der erfreut sich bester Gesundheit. Hast du den in den letzten Jahren oder ja überhaupt in den letzten Jahren mal gesehen? Also gesehen habe ich am Anfang habe ich noch öfters gesehen und vor knapp 3 Jahren habe ich ihn mal zur Rede gestellt. Also das hast du gemacht, du hast ihn zur Rede gestellt. Ich habe den Mut aufgebracht und habe den zur Rede gestellt. Wie hat der reagiert? Eigentlich wie man es denken hätte können. Ich habe mich beschimpft wie damals. Und hat sich als Lügner dargestellt. Genau, als Lügner dargestellt, also dass eigentlich meine Schuld war, dass das passiert ist. Und, aber immerhin hat er das dann zugegeben, wenn er sagt, es ist deine Schuld. Also ich habe provoziert und so das Ganze. Wie es damals gemacht hat, das war es genauso. Hast du das in Anwesenheit seiner Familie gesagt, seiner Frau? Nein. Ja, keine Rücksicht, hättest du euch tun können. Wenn schon. Dann kommt das auf, glaubt dir jemand, glaubt dir die Geschichte jemand. Also, Leben deine Eltern noch? Meine Mutter lebt noch, ja. Weiß die das auch nicht mittlerweile? Nein. Du möchtest sie schonen? Was kann die mir helfen? Hat die noch Kontakt zu diesem Onkel? Nein, er ist schon jahrelang nicht mehr. Auch nicht mehr. Ist das ihr Bruder? Nein, das ist ihr Schwager. Der Schwager. Und die haben also, hat er so geschlagen. Also einmal hat er zum Beispiel die Nase gebrochen, oder Rippe haben wir gebrochen. Dann Verletzungen mir am Gürtel zugefügt, dass er mir geschlagen hat. Aber das muss ich nochmal fragen, wenn der dir so Leid angetan hat, auch körperliche sichtbares Leid, das müssen deine Eltern doch registriert haben. Da immer Ausreden gehabt haben, also das ist beim Sport passiert, in der Schule, vom Baum gestürzt, von der Leiter gestürzt, also ich habe da nie überlegen brauchen, die Ausreden, die waren sofort parat. Also wenn ich habe aber gerade so an deine Reaktion gehört, vor 5 oder 10 Minuten, als ich das schon mal angesprochen habe, dass du das auch irgendwie merkwürdig findest, dass deine Mutter das nicht irgendwie doch mitbekommen hat. Also aus heutiger Sicht schon, aber also damals war ich froh, dass da keiner nachgefragt hat. Und dann zum Beispiel in der 8. Klasse, da war ein Schularzt da, sind wir gesucht worden, einzeln, und ich habe da ziemlich viele Blutergüsse gehabt, also an die Oberschenkel und Bereich. Und der hat ja auch gesehen, hat aber nichts gesagt. Also. Kommst du aus einem ländlichen Raum? Aus einem ländlichen Raum, ja, bei uns. In München so. Bei München, ja, ich höre es an der Sprache. Ja. Hast du denn, wenn, man muss sich das ja mal vorstellen, wenn man als kleines Kind von dem 4. Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr so ein Martyrium durchmacht und von dem Onkel sexuell missbraucht und hinterher brutalst vergewaltigt wird, wie du es gerade gesagt hast. Das sind ja Erschütterungen seelischer Art, die sich ein Nicht-Betroffener überhaupt nicht vorstellen kann. Hast du überhaupt in deinem Leben Sexualität noch mal leben können oder genießen können? Das Problem ist, dass ich komme mit der Frau schlafen, das ist kein Problem, aber ich empfinde gar nichts dabei. Also das ist mechanisch ablaufen. Also der hat auch deine Sexualität zerstört? Das ist komplett zerstört, also das ist nicht, da sind keine Gefühle, also überhaupt nichts. Also auch nichts vorhanden. Dann habe ich ja die traurige Vermutung, dass die Sache für den verjährt ist. Das ist leider verjährt. Also ich wollte mal zur Rechenschaft ziehen und habe mich dann an einen weißen Ring gewandt. Die haben mir leider gesagt, also, dass die Verjährung beginnt mit 18 Jahren und nach 20 Jahren ist das leider verjährt. Ja genau, die beginnt mit 18 Jahren und ist dann nach 20 Jahren. Und selbst wenn, dann, also der Leugnet natürlich, ist klar, da muss man dann, also dann wird ein Glaubwürdigkeitsgutachten angefordert vom Opfer. Also der Täter muss nicht beweisen, der muss gar nichts beweisen. Ja, trotzdem, man bringt natürlich diese Person in größte Bredouille, wenn man dann anzeigt. Und wenn es irgendwie geht, finde ich, sollte man das schon machen. Aber das ist geht. Ist eine riesige Schlammschlacht. Das wird eine riesige Schlammschlacht. Ja, da muss man dann. Der Leugner, das ist klar. Ja. Und die meisten Opfer, die stehen, ist psychisch gar nicht durch. Ja, ich weiß. Da muss man sehr stabil sein und einen guten Beistand haben, bevor man sich auf sowas einlässt. Wie planst du jetzt weiter, dich zu verhalten und vorzugehen, Frank? Das, wenn ich wüsste. Sehr, sehr schwierig. Also nun hast du diese Therapie abgebrochen, weil das zu intensiv wurde und dir zu sehr an... Genau. Also, ich weiß ja nicht, was für eine Therapie das war und ob das die richtige Person war, diese Therapeutin. Ja. Grundsätzlich glaube ich ja, glaube ich, dass in so einem Fall schon eine therapeutische Behandlung langfristig gut ist. Weil ich wiederum auch glaube, dass man das alleine nicht schafft. Das schafft man ja nicht. Ich habe am Anfang immer geglaubt, dass ich ganz alleine überstecke, aber das geht nicht. Also das sitzt zu tief, das Ganze ist zu massiv. Also ja. Jahrelange dann die häufige Anzahl ist eigentlich das, was mich am meisten bedrückt. Also das oft. Was ist das, was dich am meisten bedrückt? Ja, die hohe Anzahl, also der Vergewaltigung. Die hohe Anzahl der Vergewaltigung, ja. Ja, und du sagst, dass du in Albträumen hast und... So lebt man das Ganze nochmal durch dann. Also. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Angestellter. Angestellter. Meine Arbeit ist eigentlich mein großer Halt eigentlich. Dein was? Mein großer Halt ist... Großer Halt, ja. Frank, ich möchte, da das sonst zu laienhaft wird, da möchte ich, dass du von meiner Psychologin beraten wirst, was du weiter tun könntest, die das Gespräch jetzt mitgehört hat. Gerne. Ich hoffe, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können. Und ich glaube, dass der Weg wirklich nur in die Richtung gehen kann, dass du dir wieder professionelle Hilfe suchst. Und ich würde also das anregen, vielleicht, dass jeder genau hinschaut, also was passiert, also wenn sie Kinder irgendwie komisch fragen. Absolut. Also die Dame von Weißnerin hat mir erzählt, also da steht zum Beispiel, jedes vierte Kind missbraucht. Ja. Also es ist in jeder Schulklasse, in jeder Kindergartengruppe ist mindestens ein Kind, das missbraucht. Ich bin ja froh, dass wir heute in einer Zeit leben, wo man da schon viel mehr sensibilisiert ist. Aber auch noch zu wenig. Noch zu wenig, ja. Aber in der Zeit, als du Kind warst... da war das Tabu. Da war es Tabu und da war das wirklich kein Thema letztendlich. Das kann sich keiner vorstellen, was die Opfer durchmachen, was die mitmachen. Das kann sich keiner vorstellen. Also, ja, ich glaube es. Ich glaube es. Frank, dann bitte ich dich aufzulegen. Ja. Und dann wirst du von Elke, meiner Psychologin, heute Nacht zurückgerufen und ihr könnt in aller Ruhe beraten, wie und was du weiter tun könntest. Okay. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir, wirklich. Von danke, Herzen. Domian. Auf Wiederhören, alles Gute. Danke, super Sendung hast du. Dankeschön, tschüss. Tschüss, danke. So, Jutta ist hier, Jutta ist 46, hallo Jutta. Hallo Domian. Jutta, um was geht's? Es geht um Karstadt. Um was? Karstadt. Ach, um Karstadt. Ja, ich arbeite bei Karstadt Sport. Ja? Ja. Und die Situation ist sehr ernst im Moment? Die ist sehr ernst, ja. Und wir... In welcher Stadt arbeitest du? Darf ich das sagen? Bitte? Darf ich das sagen, in welcher Stadt? Ja, ist ja kein Geheimnis. Also Karstadt gibt es überall, kannst du ruhig sagen. In Konstanz. In Konstanz, ja. Okay. Bodensee kennt bestimmt jeder. Ja, sicher, natürlich, klar. Ja. Also ich war letzte Woche in Berlin. Auf der Demonstration. Ja. Gestern waren wir in Nürnberg. Ja. Und dann wurde Zuversichten gemacht mit Staatshilfe und tralala. Ja. Und das ist auch eine schlechte Leitung. Das haben wir heute mit unserer Leitung. Ich kann dich auch nicht so gut verstehen. Also du warst auf vielen Demonstrationen. Ja. Und letztes habe ich nicht verstanden, Zusicherungen gemacht. Ja, dass es doch gut laufen würde, ausschauen würde. Und dann auf der Heimfahrt haben wir dann erfahren, dass wir keine Staatshilfe bekommen. Also es schaut sehr schlecht aus, wenn eine Staatshilfe. Ja. Der Herr zu Gutenberg ist ja auch dagegen, dass wir Staatshilfe bekommen. Dann klar, die Fehler liegen nicht bei uns, die liegen im Managementbereich. Das ist das Schlimme, ne? Da sitzen so ein paar Kerle da oben, die Millionen für sich abgesahnt haben. Ja, so ein Herrn Mittelhof und Schickitanz. Ich meine, und die stürzen, haben halt Millionen gekriegt. Aber hallo, und stürzen das ganze Unternehmen mit, ihr habt um die 50.000 Mitarbeiter, ne? 56.000. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind hoch angesehene Unternehmen. Auch in Köln gibt es ja in Karstadt, in denen ich auch sehr gerne gehe und ein tolles Geschäft ist. Und die haben das versaubeutelt. Und jetzt kommen sie betteln bei der Regierung und wollen Geld haben. Ja. Das ist schon skandalös. Ja. Es ist skandalös, aber ich sag mal, es wäre halt für uns die letzte Rettung. Ja, für euch Mitarbeiter wäre es natürlich wunderbar. Und die große Frage, die natürlich jetzt dann an die Politik gestellt wird, wo ist die Grenze? Dann kommt das nächste Unternehmen, dann kommt Porsche und dann kommt dieses Unternehmen und jenes. Ja gut, Porsche möchte ja nur einen Kredit, die wollen ja keine Staatshilfe. Ja gut, aber nur ein Kredit ist ja, auch nicht schlecht. Ja, ich meine, das ist ein Kreislauf. Wenn einer anfängt, sind sie alle, ne? Ja. Aber man muss halt abwägen, gut, bei Opel waren es halt jetzt noch 10.000 Arbeiter, wir sind halt 56.000, ne? Ich glaube 25.000, ne, waren es bei Opel. Aber egal, beide sind schwer betroffen, die beiden Firmen. Und bei Opel ist es ja nun auch noch lange nicht in trockenen Tüchern, das wollen wir auch mal so sagen. Haben aber heute schon wieder 500.000 Euro zum Fenster rausgeschmissen für Werbung. Ja, ja. Als Danksagung, wo er auch nicht hätte zahlen müssen, ne? Also ich weiß nicht, wie es am Ende des Jahres stehen wird mit Opel. Ob es dann so wirklich geregelt wird, wie wir es hoffen, dass es geregelt wird. Ja gut, ich meine, wenn jetzt uns keine Einigung rauskommt, kriegen wir nächsten Monat alle keinen Lohn mehr, ne? Ist das so, dass das Kaufhaus in Konstanz auch betroffen wäre von der Schließung? Ich hoffe es nicht. Also wir schreiben eigentlich gute Zahlen. Wir machen eigentlich immer gute Umsätze. Wir haben halt einen sehr guten, sagen wir mal, die Schweizer kaufen halt sehr viel bei uns ein. Mhm. Und unsere meiste Kundschaft sind halt die Schweizer. Mhm. Ja. Wie viele Leute arbeiten bei euch im Kaufhaus? Also ich bin in Karstadt Sport. Wir sind ja getrennt. Wir sind in so einem Shopping-Center mit drin. Mhm. Wir sind 25 Leute. Mhm. Ja, und das Warenhaus ist in der Innenstadt. Die haben irgendwas um die 150 Leute. Was passiert denn? Ihr seid ja sicher im engen Kontakt mit den Gewerkschaften, mit den Betriebsräten. Was passiert, wenn es keine staatliche Unterstützung gibt? Was passiert dann? Was sind die Abläufe in den nächsten Monaten und Wochen? Also wenn wir keine Staatshilfe bekommen, dann steht ja die Insolvenz bevor. Ja. Dann kriegen wir wahrscheinlich 3 Monate, haben sie uns gesagt, Insolvenzgeld. Und dann arbeitslos. Mhm. Ja. Ich meine, gut, jetzt ist der Cordes dran, von der Metro uns zu übernehmen. Mhm. Was wahrscheinlich auch passieren wird, so wie ich es im Videotext immer verfolge und nachschaue. Ja. Was er halt vorhat, von 90 Häusern möchte er halt 30 bis 40 Häuser verkaufen. Mhm. 60 Häuser sollen in sein Unternehmen irgendwie integriert werden. Mhm. Ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt. Ich sag mal. Ja. Er hat sein Konzept, wir haben unser Konzept. Ne? Mm-hmm. Also Metro ist dann auch Kaufhof, ne? Das Kaufhof, ja. Genau. Mm-hmm. Ja, der hat ja mehrere. Ja, ja, genau. Mediamarkt und so Sachen. Sag mal, Jutta, das ist jetzt auch so eine grundsätzliche Frage, glaube ich, die uns alle beschäftigt. Was denkst du so über, ja, ich sag mal so, über dieses wirtschaftliche System, in dem wir alle hier leben, das solche Dinge hervorbringt, wie du sie jetzt gerade im eigenen Leibe mitmachen musst? Ich sag mal, irgendwann musste das ja mal passieren. Ja? Ich meine, es werden jeden Tag so viele Autos gebaut, es wird jeden Tag sehr viel Textilien hergestellt und es ist ein Überschwamm an Markt da. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich sag mal, wenn man nicht spart. Ja, ja. Also ich bin da wirklich kein Fachmann, aber meine Intuition sagt mir so aufgrund dessen, was ich auch über diese Fälle gelesen habe, wenn ordentlich gewirtschaftet worden wäre vom Management, könnten diese Kaufhäuser alle funktionieren oder fast alle funktionieren. Würden sie besser funktionieren. Ich sag mal, wenn man die ganzen Manager, was in Essen in der Zentrale sitzen, ja, wenn die einmal nur für 4 Wochen ins Haus gehen würden und sehen würden, wie es abgeht in den Häusern, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Mhm. Ja, dann kommen sie, dann wird saniert, dann wird das gemacht, was alles gar nicht sein müsste. Mhm. Ja? Mhm. Die sollen sich doch wirklich mal um das Volk mischen und sollen mal schauen, wie so ein Unternehmen funktioniert. Ja, also dein Vorwurf ist, dass das Management wie in einer Käseglocke lebt und letztendlich gar nicht weiß, was vor Ort so funktioniert und was nötig ist zu verändern. Da kommt einer, ein neuer Vorstandsvorsitzender, der hat klar, der hat neue Ideen, ja, die werden dann umgesetzt. Wir haben Teamdress bekommen, ja, hat auch ein Schweinegeld gekostet. Das haben wir jetzt knapp ein Jahr getragen, es ist kein Geld mehr da, jetzt kriegen wir keinen Nachschub an Teamdress mehr. Also was ist, jetzt fragen wir wieder unsere eigenen Sachen oder halt noch also das, Teamdress heißt, haben. Teamdress heißt, dass ihr so eine Uniform anhattet, ne? Ja, wir haben so T-Shirts bekommen, wo halt Karstadt Sports draufsteht und im Warenhaus, die haben halt schwarze Anzüge bekommen mit weißen Blusen. Ja. Ja, es kommt nichts mehr nach, die Leute kaufen sich nichts nach und wie sollen wir es machen? Also gut, man ist besser erkenntlich für den Kunden, ist auf jeden Fall super, ja, aber ich sag mal, bei uns im Sportbereich, die Textilsachen, was wir gekriegt haben, die sind so verwaschen und man kann es nicht mal anziehen und so. So, was wäre jetzt nochmal so ganz grundsätzlich gefragt, deine oder eure Forderung an die Bundesregierung? Wenn sie können, sollen sie uns unterstützen. Ich meine, wir wollen nichts geschenkt haben, wir sind auch bereit, unsere Sachen zu bezahlen. Mhm. Ja, wir wollen unseren Arbeitsplatz behalten, wir wollen auch unsere Steuern bezahlen, wir wollen niemanden auf der Last liegen. Mhm. Und wenn es halt nicht anders geht, was uns Cordes übernimmt, dann hoffe ich halt, dass nicht so viele Kollegen und Kollegen jetzt entlassen werden, wie es halt momentan in der Lage wäre. Das kann man schon als Hilferuf auffassen von 50.000 Mitarbeitern. Ja, 56.000. 56.000 Mitarbeitern aus eurem Haus, ja. Mhm. Also wenn es so passieren würde, dann würde es wahrscheinlich nur 5.000 Vollzeitbeschäftigte treffen. Ich meine, Vollzeitbeschäftigte, die müssen halt Vollzeit schaffen, weil sie halt anders nicht überleben können, ja. Du hast es gerade selbst gesagt, unser Wirtschaftsminister, der junge Mann, kann man ja schon sagen, Herr von und zu Guttenberg, ist eher gebremst, weil er sagt, wir verbrennen da unnötig Steuergelder. Wenn du mal versuchst, das ganz objektiv zu sehen, du bist jetzt betroffen, dadurch siehst du es natürlich von deiner Warte aus, aber wenn du es versuchst, mal vielleicht ganz neutral zu sehen, kannst du ihn auch ein bisschen verstehen? Ja, kann ich ihn verstehen. Mhm. Ja. Ich meine, klar, morgen kommt vielleicht der Nächste. Ja, ja. Ja? Oder es stehen schon 5 hinten dran, die wo es wollen. Ja, morgen macht vielleicht... Ja, hier, diese Schäfer-Geschichte, Conti. C&A oder sonst wer kommt in die Krise. Dann stehen die Nächsten hinten dran, was Geld wollen. Ja. Sagen wir mal, für was ist der Staat da, um zu helfen, wenn man ihn braucht. Ja. Ja. Also, ich weiß auch nicht, wie man das löst. Da müssen wahrscheinlich Wirtschaftsfachleute sich die Köpfe zerbrechen. Die sollen einfach auch mal die Hand drauf haben. Weißt du, wenn die sagen, okay, wir geben euch die Staatshilfe und wir halten die Hand drauf und dann passieren vielleicht solche Managerfehler, wie sie in der Vergangenheit passiert sind, nimmer so. Ja, weißt du, was auch... Wenn man einfach mal ein Auge drauf hat, wo wird das Geld jetzt ausgegeben und für was. Ich glaube, auch eine ganz tolle Lösung wäre, dann würden die Burschen sich da auch viel mehr im Riemen reißen, wenn die privat haften müssten für die Fehler, die sie da begehen. So. Das wäre auch so eine Klausel, die könnte man denen zum Beispiel in den Vertrag mit reinmachen. Vielleicht überlegen sie sich dann, was sie machen. So sitzen die auf ihren Millionenvermögen, werden dann entlassen und haben ein Haus am Kummersee oder wo auch immer und lassen und es sich gut. Und haben nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei, wie es jetzt für die anderen weitergeht. Genau. Ne? Also Jutta, ich fand es gut, dass du dich gemeldet hast. Stellvertretend, wie gesagt, für sehr viele andere. Und ich wünsche euch... auf jeden Fall, dass eine Lösung gefunden wird, dass ihr eure Arbeitsplätze behalten könnt. Ja, wirklich, das wünsche ich euch viel von Herzen. Bleiben, sowohl ne? euch als auch den Opelanern und den anderen betroffenen Mitarbeitern. Mhm. Alles Gute und schön, dass du dich geäußert hast. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Jutta. Tschüss. Tschüss. Hier ist Serpel, 28. Hallo, Domian. Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Mit einem, ich schätze mal, türkischen Namen, kann das sein? Das ist ein türkischer Name, ja. Ich hab's mir schon gedacht. Serpel, um was geht's? Ja, um was geht's? Also wie gesagt, ich sagte ja schon zu dem Kollegen gerade, ich bin so ein bisschen aufgeregt gerade. Egal. Naja, worum geht's? Ich bin mit 13 von zu Hause weggegangen. Als Kurdin, also wir sind noch nicht mal Türken, sondern Kurden. Ja. Und wollte halt eben nicht das Leben führen, was meine Eltern oder meine Verwandten mir vorschreiben wollten. Aber mit 13 von zu Hause weggehen? Wie kann man mit 13 von zu Hause weggehen? Ist man ein Kind noch? Ja, sicher. Nur. Wohin bist du gegangen? Wir sind damals umgezogen und da habe ich eine in der Schule kennengelernt. Sie erzählte mir von einer Jugendschutzstelle. Und ich musste gar nicht erst groß darüber nachdenken und sie hat dann auch gleich ein paar Leute zusammengesucht, die dann gesagt haben, okay, wir stehen Schmiere, während du dann abhaust. Ach, ne? Und bist dann in ein Heim gekommen? Ich bin dann zu dieser Jugendschutzstelle, wie gesagt, gegangen und bin von dort aus in eine WG gekommen. Eine WG? Sag mal, kannst du den Hörer vielleicht ein bisschen anders halten? Du klingst, ja, gerne. Ja, schon, WG besser, ja. Okay, super. Ja, und wie gesagt, von dort aus bin ich in eine betreute WG gekommen. Aber das war auch alles irgendwie ein Durcheinander gewesen, weil die WG halt einfach ganz komisch war. Okay, aber lass uns nochmal bremsen. Mit welcher Begründung wolltest du oder hast du gesagt, ich will weg von zu Hause? Mit welcher Begründung? Bist du geschlagen worden? Ja. Ach, du bist geschlagen worden. Von Vater und Mutter? Von der Mutter nicht, aber meine Mutter, die hat auch nicht wirklich viel dafür getan, dass sich das auch ändert. Also im Grunde hatte sie mich verbal geschlagen, ne? Wie viele Geschwister hattest du noch? Ich habe jetzt noch 4 Geschwister. Und waren die damals so ähnlich in deinem Alter so oder viel? Nein, die sind alle viel, viel jünger. Also es geht von 6 Jahren bis 19 Jahre jünger. Ach so. Also es gab Gewalt von Seiten des Vaters? Von Seiten des Vaters, Heftige Gewalt? Heftige Gewalt. Also es ging von der Ohrfeige bis Gürtel und allem. Mhm. Also ich habe auch 2 gebrochene Wirbel. Aber es gab keine, worüber wir gerade gesprochen haben, es gab keine sexuellen Übergriffe? Nee, zum Glück nicht. Also ich habe das gerade von Frank gehört. Frank hieß er, glaube ich. Mhm. Und ich fand das aber ganz toll, dass er dich wenigstens angerufen hat. Aber zum Glück nein, sowas gab es nicht. Also schwere körperliche Gewalt. Und da hast du mit 13 Jahren, dann muss es ja für einen Jugendlichen oder ein Kind schon sehr schlimm sein, wenn man sagt, ich will von zu Hause weg. Dann bist du weggegangen. Ja, die körperliche Gewalt, die war für mich gar nicht mal so der Schlag. Es war eigentlich viel mehr, dass mein Leben von anderen bestimmt worden ist. Ob ich jetzt nach rechts gehe oder ob ich nach links gehe, das konnte ich gar nicht selber bestimmen. Mhm. Wenn man gesagt hat, du musst nach links gehen und ich nach rechts gegangen bin, dann war das schon falsch, ne? Mhm. Und lag das jetzt speziell an deinen Eltern oder lag es an der Tradition auch? An der Tradition auch natürlich, ne? Also mein Vater, ich muss dazu sagen, mein Vater, auch wenn er mich viel geschlagen hat und alles, er selber hatte das natürlich nicht so unterschrieben wie die anderen. Er ist eigentlich selber so der Mensch, der sagt, ich möchte eigentlich mein Leben selber so führen, wie ich es gern hätte. Mhm. Aber er kann es einfach nicht durchsetzen, weil er halt zu doll drinne hängt. Ne? Mhm. Er ist Familienvater, er muss halt dem nachgehen. Ne? Mhm. Also, du hast dich bestimmt gefühlt von deinen Eltern, dass die alles vorgeschrieben haben. Kannst du vielleicht mal noch ein Beispiel nennen, in welcher Richtung du dich bestimmt gefühlt hast? Es ging halt schon los irgendwie in der Grundschule, da hieß es, du darfst dem Sport nicht nachgehen. Ich habe Kunsttouren gemacht und ich war nicht schlecht darin. Du darfst Sport nicht machen? Warum? Weil? Weil meine Mutter der Meinung gewesen ist, wenn sie einen Spagat macht, dann wird ihr Jungfernhäutchen platzen oder so. Zum Beispiel. Mit 12 darf ich nicht mehr schwimmen gehen, weil ja meine Brust anfängt zu wachsen oder solche Sachen einfach. Mhm. Ne? Oder wenn ich mit einem Jungen gesehen worden bin, ne, dann war ich ja natürlich auch schon mit ihm im Bett. Das ist ja klar. Mhm. Aber ist ja, ich wundere mich trotzdem immer noch, dass du als 13-jähriges Mädchen das alles so registriert hast und dann diesen gewaltigen Schritt gewagt hast nach draußen. Lass uns mal weiterreden. Dann bist du dann in diese WG gekommen und bist da aufgewachsen oder noch woanders? Naja, nee, also 2 Jahre lang war das ja auch noch die Hölle. Ich bin ja aus dieser WG auch wieder ausgerissen, weil da halt Drogen im Spiel waren und so weiter. Hm. Und, aber nicht wieder zurück zur Familie gegangen? Nein. Also zwischendurch irgendwie ja, immer mal ja, ne, weil man konnte sich ja mit den jungen Jahren, wie du selber schon sagst, einfach auch nicht so komplett von der Familie entreißen. Wo bist du denn dann letztendlich gelandet? Dann doch in einem Heim? Letztendlich, weil mein Vater ja, beim Jugendamt muss man halt ja Unterschriften leisten von den Eltern und so weiter und so fort, weil die das halt auch nicht mehr gemacht haben, bin ich ja dann auch vor das Vormundschaftsgericht gegangen. Mhm. Und habe den in Anführungsstrichen das Sorgerecht entziehen lassen. Das sprich Jugendamt hatte dann Sorgerecht für mich. Bin dann in eine ganz tolle WG gekommen, muss ich dazu sagen. Achso, du bist also, nur um es jetzt mal zu verstehen, du bist dann irgendwann so von Jahr zu Jahr irgendwie in WGs aufgewachsen, bis du erwachsen warst. Genau. Gab es dann danach oder gar bis heute Verbindungen zu deinen Eltern? Kontakt? Ja, immer mal wieder, also am Anfang natürlich freut man sich, oh, man sieht sich wieder, meine Tochter ist bei mir oder oh toll, ich bin zwischen meinen Eltern oder zwischen meinen Geschwistern oder so. Natürlich gab es diese Zeiten auch, aber das ging immer nur ein paar Monate gut. Aber haben die Eltern dich dann nicht eigentlich dann verstoßen, nachdem du freiwillig damals abgehauen bist? Ja, im Grunde haben sie das ja bis heute, ne? Also ja. So ist es nicht. Wie gesagt, am Anfang, wenn man sich ja gerade verträgt, ist alles ja schön, ne? Ja. Und dann spätestens nach ein paar Monaten kommt dann immer wieder irgendein Satz, wo man dann sagt, das geht nicht. Es gab also Annäherungen, aber dann wieder nicht und hin und her und es hat irgendwie nicht funktioniert. Wie ist der aktuelle Stand? Gibt es heute Kontakt mit den Eltern? Nein, eigentlich eher nein. Der aktuelle Stand ist der, ich habe einen Sohn mittlerweile, 5 Jahre alt. Ja. Und von einem Deutschen. Mhm. Und mein Vater ist da eigentlich gar nicht mal so schlimm. Also er gibt sich damit, also das ist okay für ihn, aber der Kontakt ist nicht wirklich da. Mhm. Und meine Mutter ist so, die hat mir vor kurzem, erst vor 2 Monaten oder so, erst gesagt, du pass auf, du hast Scheiße gebaut hier und da, aber ich kann dir das alles nicht verzeihen. Mhm. Hättest du damals einfach mit jemandem geschlafen, hätten wir das heute irgendwie noch regeln können. Kurdische Tradition halt, ne? Mhm. Und aber da du jetzt so ein Bastardkind hast, Also, das hat sie gesagt so. Ja, also ich hätte ihn besser abtreiben sollen, ja. Das ist natürlich schlimm, wenn die Mutter das sagt. Dass ja. Die Oma sagt, hast du ja, ne? Das Kind. Ja, zumal sagt sie mir fröhlich, dass meine Schwester jetzt schwanger ist und ein Kind bekommt und alles. Da sind sie natürlich alle happy und ihr liebstes Kind. Und sie wird endlich Oma, sagt sie, endlich Oma. Ganz schlimm, ganz, ganz bitter für dich. Dass du überhaupt mit denen noch Kontakt hast, wundert mich. Ja, das ist es ja. Ich bin ein absoluter Familienmensch, obwohl ich irgendwie nie wirklich Familie hatte, aber ich bin ein Familienmensch. Aber du erfährst doch eigentlich nur Abweisung. Dein Vater akzeptiert nicht deinen eigenen Lebensstil, dass du einen deutschen Freund hast. Deine Mutter wünscht ihren Enkel am liebsten abgetrieben. Das ist doch alles grauselig. Ja, natürlich ist das grauselig. Alles bloß ich versuche immer noch an das Gute zu glauben. Mhm. Und nur irgendwann. Was mich an der ganzen Sache viel mehr stört, ist, dass das dass da nicht ein gewisser erwachsener Punkt bei den beiden irgendwo erreicht ist, dass sie sagen, sie ist erwachsen, sie ist 28 Jahre alt. Ein Lernprozess von ihrer Seite aus. Ja, genau, dass sie halt merken, Moment, wir sind damals nach Deutschland gekommen, wir müssen uns auch hier irgendwo ein bisschen anpassen. Mhm. Logischerweise ist unser Mädchen hier aufgewachsen und ist mit deutschen Kindern groß geworden. Mhm. Und wir können nicht von ihr erwarten, dass sie unseren Lebensstil weiterlebt. Mhm. Das können sie einfach nicht von mir erwarten. Und das kann meine Verwandtschaft genauso sehen. Ja, ja. Das heißt, dass du zu deiner kurdisch-türkischen Verwandtschaft auch keinen Kontakt groß hast? Nee, gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Also lebst du eher so mit deutschen Freunden zusammen oder bist du umgeben von... Ja, das ist ja eigentlich der größte Punkt gewesen, warum ich überhaupt angerufen habe. Ich habe ja weder Familie noch Freunde. Also die einzige Familie, die ich habe, ist mein Sohn. Mein Sohn, die einzige Familie, die er hatte, bin ich. Und Freunde, das bin auch nur ich. Das ist traurig. Ja. Das ist traurig. Und mit dem Vater des Kindes gibt es auch keinen Kontakt? Nein. Das war so ein, wie der Kollege von dir gerade schon sagte, so ein klassischer One-Night-Stand. Einmal gesehen und nie wieder. Ach so. Was machst du denn beruflich? Oder hast du vorher gemacht, bevor du schwanger geworden bist? In der Gastronomie war ich. Achso, gut, aber da lernt man dann nur wirklich viele Leute kennen. Und, ja, wie gesagt, damals, bevor ich schwanger geworden bin, beziehungsweise bis ich meinen Kleinen bekommen habe, war auch alles wunderschön. Ich meine, ich hatte viele Freunde um mich rum, beziehungsweise viele Bekannte durch den Beruf auch. Halt. Aber kann das sein, dass du dich vielleicht auch wegen des Kindes so ein bisschen zurückgezogen hast? Weil du die Leute haben sich von mir zurückgezogen. Ach so. Gut, ja. Musst du neue Anläufe unternehmen. Anläufe, aber irgendwie, weiß ich nicht, ergibt sich da nicht. Aber insofern hast du schon recht, ist ja schon traurig, dass da ist ein Bruch zu deiner Familie, zu deinen Eltern und dann freundschaftlich funktioniert es auch nicht so richtig. Wobei das natürlich mit der Familie schon sehr schmerzt, ne? Das glaube ich. Ja, wie gesagt, vor allem wenn man selber eigentlich ein Familienmensch ist, man hat da eine gesunde Familie. Es ist ja nicht so, dass alle weg sind. Du sagst, ich habe den Glauben an das Gute, das ist ja immer sehr schön und auch sehr richtig. Aber irgendwann muss man, glaube ich, auch irgendwas akzeptieren, dass es nicht geht. Sonst macht man sich ja selbst zum Hanse. Also diesen Satz von deiner Mutter finde ich ganz schlimm, was sie über dein Kind gesagt hat. Das wäre bei mir ein Schuss ins Herz gewesen. Das ist ein definitiven Schuss ins Herz. Also das war, ich habe dann auch sofort, also sobald sie das ausgesprochen hat, habe ich auch kein Wort mehr mit ihr geredet. Mhm. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich dem hinterher traue, weil wir jetzt wieder mal nicht miteinander reden. Mhm. Aber es ist etwas, was ich für mich einfach nicht vereinbaren kann irgendwo, weil ich weiß, sie ist ein gesunder Mensch, ich bin ein gesunder Mensch. Wieso funktioniert das einfach bei ihrem Verstand nicht? Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr traurig und man kann es nicht verstehen, dass, wie ich es gerade schon sagte, kein Lern- oder Akzeptierungsprozess eingesetzt ist. Richtig, genau. Dafür, meine Zeit läuft mir weg. Schade. Aber ich möchte dir gratulieren, dass du das alles alleine durchgezogen hast. Ich glaube, dass das schon eine große, große Energieaufwendung war und das hat dich zu einer starken Frau gemacht, da bin ich sicher. Jetzt wünsche ich dir nur noch, dass du auf jeden Fall, dass sich da ein Freundeskreis aufbaut oder vielleicht auch eine neue Liebe ergibt. Und ja, der Wunsch natürlich, dass die Eltern irgendwann vielleicht mal etwas klüger werden und weiser werden. Das würde ich. Ich glaube, da stirbt die Hoffnung doch zuerst, glaube ich. Ja. Alles Liebe, alles Gute dir und deinem Kind. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke, tschüss. Herzlich willkommen, sage ich, zu Katharina. Katharina ist 24. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, um was geht's? Ja, es geht eigentlich um mein Beziehungsproblem. Also ich hatte 7 Jahre lang einen Freund. Mhm. Wir waren auch eigentlich relativ glücklich, haben auch 3 Jahre davon zusammen gewohnt. Mhm. Und am Ende hat sich das halt alles ein bisschen auseinandergelebt, dass ich viel gearbeitet habe, da ich dann noch ein eigenes Pferd hatte, auch relativ wenig Zeit hatte, spät nach Hause kam und nach mehreren Monaten, Wochen sich dann herausstellte, dass mein Freund nebenbei eine andere hatte. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich ihn dann von einem auf den anderen Tag vor die Tür gesetzt. Er ist auch direkt ausgezogen. Ja. Es kam auch erstmal gar nichts mehr von ihm, von meiner Seite dann auch nicht, halt stur und so weiter. Und dann kam er mal wieder zurück und es gab ein Hin und Her, wir kamen zusammen, gingen wieder auseinander und so weiter. Und jetzt ist seit 7 Monaten ganz vorbei. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich dann auch viele Leute kennengelernt. Mhm. Und es ist auch mit mehreren dann was gelaufen. Und bei mir ist es so, wenn ich jemanden kennenlerne, ich habe Interesse an einem, finde den ganz toll, es passt vom Charakter, er gefällt mir und so weiter. Mhm. Aber sobald dann was gelaufen ist, beziehungsweise ich mit dieser Person was hatte, ist die Person uninteressant für mich. Ich habe eine totale Abneigung gegen diese Person dann. Ich kann mich weder noch melden, noch mit der Person sprechen. Noch. Ja. Ist das verbunden dann auch immer noch mit einer Sehnsucht nach deinem Ex-Geliebten? Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil eigentlich habe ich in dieser Zeit jetzt in den letzten Monaten, wo mir auch viel meine Freundin geholfen hat, kaum noch an ihn gedacht. Also er war eigentlich, klar, er war immer noch irgendwie ein Teil von meinem Leben, aber... Ja, und wie viel Mal hast du jetzt die Erfahrung gemacht, dass, so wie du es gerade geschildert hast, dass wenn dann was gelaufen ist, diese Gefühle aufgetreten sind danach? Also 3 bis 4 Mal. 3 bis 4 Mal schon? Ja. Und immer gleich stark und intensiv? Ja, es ist halt, sobald mit dieser Person was gelaufen ist oder es hätte zu mehr kommen können, also vielleicht dann eine Beziehung oder wie auch immer, da ist das Interesse von meiner Seite komplett weg, also... Ja. Obwohl ich diese Person vorab also eigentlich ganz toll fand und mir was auch vorstellen konnte. Glaubst du denn, dass du die Geschichte mit deinem Ex wirklich schon verarbeitet, richtig verarbeitet hast? Ich dachte eigentlich immer schon, ja, bis das dann halt auftrat mit dem Problem, was ich da... Ich vermute nicht. Ich vermute, dass da noch eine ganze Menge irgendwie rumort. Das ist noch nicht zu den Akten gelegt. Und dein Verhalten oder deine Gefühle sind sicher Ausdruck dessen, dass du das noch nicht verarbeitet hast. Das glaube ich. Ja, es ist aber halt so, dass, klar, wo wir uns am Anfang getrennt hatten, ich hatte überhaupt kein Interesse an irgendjemand anderem. Ich hätte mir das niemals vorstellen können. Mhm. Aber das kam dann halt mit der Zeit so. Wir sind viel rausgegangen, meine Freundin und ich. Mhm. Und natürlich viele kennengelernt. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, da ist ein anderer. Und ich habe auch wirklich Interesse gezeigt. Und ja... Sobald es dann zu mehr kommt, ist das Interesse... Guck mal auf, Katharina, das können wir jetzt hier in der Sendung nicht mehr klären, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich bitte dich aber aufzulegen und dann werden wir uns gleich bei dir nochmal melden. Okay, so machen wir es. Ne? Bis gleich, würde ich sagen. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere heutige Sendung in der Technik Thomas Widdig. Morgen sind wir wieder da. Ich hoffe pünktlich, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Freitagnacht natürlich auch, dann wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr immer anrufen, da sind wir erreichbar. Oder mailen rund um die Uhr domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao.